Ja, vielen Dank für die Einladung, um mein Buch vorzustellen, Wer Theorie des Postoperaismus. Die Einladung kam mir recht spontan. Die Veranstaltungstour dazu dem Buch hat mal vor einem Jahr in Deutschland stattgefunden, in mehreren Städten. Deswegen freue ich mich jetzt auch hier in Wien zu sein. Genau. Und es wurde ja auch schon in der Einleitung geschrieben, dass die immaterielle Arbeit für den Postoperaismus recht wichtig ist und dass der Postoperaismus auf eine Revolutionstheorie hinausläuft, die mit der These untermauert ist, eigentlich leben wir schon in kommunistischen Verhältnissen, es fehlt halt nur noch das letzte bisschen. Wir leben im kommunistischen Produktionsverhältnis, nur noch die Produktionsweise, nur noch die Produktionsverhältnisse sind kapitalistisch. Diese Hülle muss abgeschlagen werden. Ich habe mich gefragt, wie die darauf kommen. Die sagen auch im Buch immer, das Wertgesetz gilt nicht mehr angesichts der immateriellen Arbeit, es gibt kein Maß mehr und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, die Theorie, mit der der Postoperaismus hantiert, geht ganz wesentlich eigentlich davon aus, dass das Wertgesetz nicht mehr gilt. Der Witz ist bloß, und deswegen ist eigentlich auch der Buchtitel ein bisschen paradox, Werttheorie des Postoperaismus, dass der Postoperaismus gar keine Werttheorie hat. Also es wird gar nicht dargestellt, der Gegenstand, der gar nicht mehr da, also der Gegenstand, Wertgesetz, der nicht mehr gelten soll wegen der immateriellen Arbeit und weshalb das alles möglich ist, der wird überhaupt nicht mehr dargestellt. Deswegen habe ich versucht, die Postoperaisten quasi einzukreisen in den Diskussionen, die es heute um die marxische Werttheorie gibt, um zu schauen, welche Position eigentlich implizit in ihrem Werk steckt. Ich halte es auch für relevant, sich mit Hartnäckri zu beschäftigen, aus dem einfachen Grund, weil ihr Werk Empire mit Erscheinung extrem breit diskutiert worden ist. Sowohl in den sozialen Bewegungen bis hin zu New York Times, eigentlich über alle großen Zeitungen und Feuilletons wurde Empire gelobt. Es war auf den Bestsellerlisten teilweise Nummer 1. Also es hat auch für ein marxistisches Buch oder Buch mit marxistischem Hintergrund eine extrem große Verbreitung erfahren. Wurde rauf und runter diskutiert in gewissen Talkshows. Und deshalb fand ich es wichtig, es mit einer marxistischen These zu konfrontieren oder an diese marxistische Diskussion anzuschließen. Und Hartnäckri gehen ja schon davon aus, dass ein Großteil der marxischen Theorie eigentlich revidiert werden muss. Also das Wertgesetz ist nicht irgendein kleines Detail bei Marx, steht im absoluten Zentrum von Marx. Das ist quasi das Wesentliche seiner Theorie, an der sich Struktur und Handlungen der kapitalistischen Gesellschaft zeigen lässt. Und gerade auch für soziale Konflikte war das Wertgesetz nicht unbedeutend, gerade um sowas wie Ausbeutung und Aneignungsformen korrekt zu analysieren und zu kritisieren. Ich weiß natürlich nicht, wie vertraut ihr mit dem Marx'schen Wertgesetz seid, deswegen werde ich es einfach noch mal kurz referieren, dann kurz die Grundkategorien des Postoperaismus und dann zum Schluss zu einem Fazit kommen. Ich würde vorschlagen, wenn es Verständnisfragen gibt, weil ich was zu schnell gesagt habe oder weil ihr was nicht verstanden habt oder weil ich was vergessen habe, einfach nochmal schnell nachfragen. Und die Diskussionsfragen machen wir einfach am Ende nach dem Vortrag. Das Wertgesetz. Also Marx fragt sich am Anfang des Kapital, warum eigentlich eine Ware einen Wert hat oder wie sich der überhaupt bestimmt. Und Marx kommt zu dem Schluss, dass eigentlich nur Arbeitskraft wertbildend ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich 9 Stunden für diesen Tisch brauche, dann ist der 9 Stunden wert. Jetzt ist es aber so, Marx sagt, nur abstrakt menschliche Arbeit ist wertbildend. Was meint das? Wenn jetzt mein Konkurrent für den Tisch irgendwie nur 7 Stunden braucht, dann ist der Durchschnitt zwischen 7 und 9, 8. Das heißt, die gesellschaftliche Arbeitszeit ist 8 Stunden. Das heißt, konkrete Arbeit habe ich 9 Stunden in diesen Tisch investiert, er ist aber nur 8 wert. Das ist die abstrakte Arbeit. An der bemisst sich alles. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, dass es auch einen Preis gibt. Und der Preis, der weicht von dem Wert ab. Zum Beispiel durch Sachen wie Angebot und Nachfrage. Aber der Wert oder der Preis ist nicht unabhängig vom Wert zu sehen. Der kreist quasi um den herum, der steht in einem Verhältnis zu ihm. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, ich habe auf der einen Seite einen LKW und auf der anderen Seite ein Streichholz. Kann ja sein, dass die Nachfrage nach dem Streichholz total groß ist und nach dem LKW total klein ist. Wir werden aber nie den Punkt erleben, dass der LKW günstiger ist als das Streichholz. Woran liegt das? Weil es noch was Drittes geben muss, was den Wert bestimmt, und das ist die abstrakt menschliche Arbeitskraft. Und genau das kann zum Beispiel die Neoklassik eigentlich gar nicht erklären oder die neoliberalen Wirtschaftstheorien, die nur von Marktgesetzen ausgehen, also nur von Angebot und Nachfrage. Die bleiben quasi an der Oberfläche und gehen nicht zur tiefen Struktur. Deswegen ist die marxische Theorie schon sehr, ist auch eine kritische Theorie. Und dass die quasi dieses gesellschaftliche Verhältnis, Arbeit, Wert, wird nicht einfach als das erkannt, was es ist. Also Marx nennt es den Fetisch. Man kann nicht einfach die sozialen Verhältnisse erkennen, als dass sie das, was sie sind, sondern sie verschleiern sich uns. Marx macht es am Arbeitsfetisch, am Wertfetisch, am Geldfetisch, am Zirkulationsfetisch. Es gibt alle möglichen Fetischformen, wobei der Zinsfetisch wohl der größte Fetisch ist, also der Fetisch, dass man aus Geld einfach mehr Geld machen kann. Und dabei wird halt nicht mehr gesehen, dass es dazwischen noch den Verwertungsprozess immer braucht. Der Fetisch, um den es nochmal vielleicht einfach zu erklären, beim wahren Fetisch, ist der, dass wenn ich in einen Laden gehe und dort die Butter sehe und die kostet 1,50 Euro, dann sehe ich, dass diese Butter 1,50 Euro kostet und es erscheint mir, als ob es die natürlichste Sache der Welt ist, dass diese Butter 1,50 Euro wert ist. Die erscheint so aus sich selber heraus, so diesen Preis zu haben, so als ob der ihr natürlich angehört. Was wir nicht sehen, ist, dass hinter diesen 1,50 Euro ein gesellschaftliches Verhältnis steckt und dass es auch noch die Verhältnisse sind, die wir selber mitproduziert haben, die uns da gegenüberschlagen. Dieses gesellschaftliche Verhältnis sehen wir nicht, wenn wir einzelne Waren kaufen. Das meint Marx mit dem wahren Fetisch ganz einfach erklärt, hoffe ich zumindest. Das Ding ist quasi, dann auch noch wird noch komplizierter bei dem Fetisch, dass quasi diese Fetischformen nicht einzeln nebeneinander sind, wie Warenfetisch, Zirkulationsfetisch, sondern sich letztendlich im dritten Band des Kapitals dann alle zusammenschließen zur trinitarischen Formel. Die trinitarische Formel ist die Dreiheit aus Boden, Zins, Arbeit. Es erscheint also bei dieser Trinität, bei dieser Dreiheit, so, was ich schon gesagt habe, mit dem Zinsfetisch, als ob man aus Geld einfach mehr Geld machen kann. Es erscheint so bei der Arbeit, als ob die Arbeit an sich wert ist, ist sie nicht. Oder das, also, wenn ich zum Beispiel, es erscheint als Fetisch, der Lohnfetisch zum Beispiel, dass man für Arbeitszeit bezahlt wird. Das ist aber Quatsch. Niemand wird für Arbeitszeit bezahlt, sondern man wird für die Reproduktion der Arbeitskraft bezahlt. Und noch Boden ist auch nicht an sich irgendwie wertvoll, die Grundrinte, sondern auch da ist immer der Verwertungsschritt dazwischen. Jetzt kommen wir nochmal diese trinitarische Form macht es halt super schwierig, den Kapitalismus zu durchschauen. Adornos Lieblingsschüler Hans-Jürgen Krahl sagt dann auch, das ist so eine verknöcherte Gegenstandswelt, die für die einzelnen Produktionsagenten immer schwieriger zu durchschauen ist und auch Angehörige aller Klassen, weshalb es auch nicht ganz unwichtig ist für sowas wie den Klassenkampf. Jetzt nochmal zu wahre Arbeitskraft und da auch vielleicht nochmal zu dem Lohnfetisch. Warum kann man, warum wird man nicht für Arbeitszeit bezahlt? Also es erscheint doch so, wenn ich 8 Stunden irgendwo arbeite, dann werde ich auch für 8 Stunden bezahlt und nicht für 6 Stunden so. Der Witz ist ja der, bei dem Wert der Ware, jede Ware ist so viel wert, wie zu ihrer Reproduktion notwendig. Also wenn ich halt 9 Stunden für diesen Tisch brauche, oder beziehungsweise die durchschnittliche Arbeit 8 Stunden, um an so einem Beispiel vorhin zu bleiben, dann braucht man halt gesellschaftlich 8 Stunden, um diesen Tisch zu reproduzieren. Das Gleiche gilt auch für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Also wie viel Geld brauche ich, damit ich am nächsten Tag noch zur Arbeit gehen kann? Wenn ich jetzt zu wenig verdienen würde und würde deswegen verhungern, dann könnte ich meine Arbeitskraft jedenfalls nicht reproduzieren. Das ist mal das Mindeste. Und der Wert der Arbeitskraft bemisst sich da wie bei allen anderen Waren auch. Es gibt aber etwas Besonderes bei der Ware Arbeitskraft, was sie von allen anderen Waren unterscheidet, und das ist der Mehrwert, dass die Ware Arbeitskraft einen Wert produziert, der über den Wert ihrer Reproduktion liegt. Und diesen Mehrwert, den eignet sich das Kapital an, und über die Höhe dieses Mehrwerts wird ständig gekämpft von beiden Seiten der Klasse. Und deswegen ist sondern durch das Kampfergebnis bestimmt, wie hoch letztendlich der Lohn ist, wie groß die Mehrwertanteile sind. Genau. Und es gibt zwei Arten des Mehrwerts, oder um den zu erhöhen. Es gibt einmal den absoluten Mehrwert, das ist einfach die Arbeitszeit zu vergrößern, indem ich jetzt statt 8 Stunden 10 Stunden arbeite. Der absolute Mehrwert hat aber eine Grenze. Der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und deswegen ist es keine so eine Stellschraube, die Dynamik des Kapitals erklärt, sondern die wirklich interessante Stellschraube ist der relative Mehrwert, in dem der relative Mehrwert meint, wenn die Arbeit effektiver wird, also wenn zum Beispiel größere Maschinen eingeführt werden und so weiter, dann steigt der relative Mehrwert. Und daraus erklärt sich die Dynamik, indem die notwendige, des Kapitals, indem die notwendige Arbeit immer weiter reduziert wird und dadurch der relative Mehrwert immer größer wird und beim Kapital bleibt. Jetzt wollte ich Hart Negri einkreisen mit der Diskussion, die es gibt um das Marx'sche Wertgesetz. Da gibt es einmal Michael Heinrich in der neuen Marx-Lektüre, der in seinem Buch Wissenschaft vom Wert sagt, naja, Marx ist eigentlich substantialistisch. Also Marx, was meint es? Also für Heinrich gibt es einen Marx der Klassik, der eigentlich nur die bürgerliche Ökonomie präzisiert. Und es gibt einen monetären Marx, das ist quasi der Marx, den Heinrich möchte, der nicht substantialistische Marx. Und substantialistisch dreht sich um die Frage, ab wann eigentlich Wert in einer Ware ist. Also ist Wert in einer Ware, wenn sie produziert wird, das wäre die substantialistische Interpretation, oder ist eine Ware erst etwas wert in dem Moment, wo sie verkauft wird? Das ist die heinrichsche Position, der monetäre Marx. Es gibt auch Positionen dazwischen, beispielsweise die Adorno-Schüler Backhaus und Reichelt kritisieren an Michael Heinrich, dass sie sagen, er geht eigentlich von einer bürgerlichen Zwei-Welten-Lehre aus, nach dem Motto, es gibt die Welt der Produktion und es gibt die Welt des Austausches. Man muss es aber, Anführungsstrichen Vorsicht, dialektisch sehen. Gibt es einen Zusammenhang, man kann das nicht einfach so trennen. Und da ungefähr spielen sich die Positionen ab. Die These ist die, dass, oder nochmal kurz zum Wert, also wie substantialistisch ist denn jetzt die Interpretation von Hart Negri, also welche Interpretation des Marx'schen Wertgesetzes haben Sie, was dann nicht mehr gilt wegen der Werttheorie? Und Sie sagen ja, dass man Arbeit nicht mehr messen kann. Es gibt da so ein schönes Engels-Zitat über den empirischen Gehalt des Werts einer Ware, wo er sagt, naja, der Wert, der ist eine gedanklich-logische Tatsache, aber keine empirische. Ich kann den Wert nicht nachmessen. Und davon ausgeht, dass die meisten Marx-Interpretationen durchschnittlich substanzialistisch ist. Marx argumentiert ja selber mit der Wertsubstanz, also auch für Heinrich, also Marx ist für Heinrich auch substanzialistisch. Wenn, das würde ich jetzt einfach mal anlegen als Messlatte und würde das bezeichnen mit der Kategorie durchschnittlich substanzialistisch. Und deshalb glaube ich, dass harte Negri, wie ich es nenne, ultrasubstantialistisch sind, also viel substanzialistischer als Marx eigentlich selber, indem behauptet wird, dass die konkrete Arbeit oder die abstrakte Arbeit nachzumessen ist, eben durch die konkrete Arbeit. Aber bevor, ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum und referiere jetzt nochmal die Position von Hart Negri. Was nochmal eine wichtige Marx-Kategorie vorweg ist, ist die formelle reelle Subsumption, mit der Hart Negri viel argumentieren, warum das Wertgesetz nicht mehr gilt. Bei Marx ist es so, im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, sagt er, findet eine formelle Subsumption des Arbeitsprozesses statt. Das heißt, aus dem Meister wird ein Kapitalist und aus dem Gesellen wird ein Lohnabhängigen. Aber beide vollziehen noch den gleichen Arbeitsprozess wie vorher. Also beide machen genau dasselbe, bis auf, dass der Kapitalist jetzt der Kapitalist ist und der Geselle jetzt der Lohnarbeitende ist, der sich seine Arbeitsstelle frei aussuchen kann, wenn er eine andere findet. Aber an dem eigentlichen Arbeitsprozess ändert sich erstmal nichts. Was sich aber ändert, ist schon das gesellschaftliche Verhältnis, in dem die Kapitalisten zueinander in Konkurrenz treten und versuchen natürlich ihre Konkurrenz auszustechen. Das können sie am Anfang vom Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus nur in Erhöhung des absoluten Mehrwerts. Der stößt aber relativ schnell an die Grenzen, wie wir vorhin besprochen haben. Deswegen wird die Maschinerie immer größer und größer und größer, um letztendlich den relativen Mehrwert zu erhöhen. Und das bezeichnet Marx mit der reellen Subsumption. Also die Revolutionierung des Arbeitsprozesses durch die Vergrößerung der Maschinerie, durch immer größere Anwendung von Technik, Wissenschaft, um diesen Produktionsapparat zu vergrößern. Da wären wir jetzt schon bei dem Punkt der Operaisten. Also die Operaisten oder der Operaismus ist eine Theoriebewegung, die nicht unabhängig zu sehen ist von der sozialen Bewegung. Die Operaisten sind eigentlich eine Abspaltung aus der KPI, aus der Kommunistischen Partei Italiens, die mit der Parteilinie nicht mehr ganz zufrieden war. Die KPI war damals natürlich auch eine traditionalistische kommunistische Partei, wenn auch ein bisschen eurokommunistisch, aber letztendlich ging es schon darum, die Befreiung durch die Arbeit und nicht die Befreiung gegen die Arbeit zu fordern. Und die Operaisten untersuchten das soziale Phänomen, dass aus Süditalien immer mehr Landarbeiter nach Norditalien gegangen sind, um in diesen Industrialisierungsprozess mitzumachen. Gerade die Fabrik Fiat wurde untersucht und da argumentieren sie halt mit der reellen Subsumption, dass diese Fabrikarbeit zunehmend monoton ist, also dadurch, dass die Maschinerie vergrößert wird, ist es nicht so, dass die Lohnarbeitenden einfach, dass der relative Mehrwert vergrößert ist und das war das Eigentliche, sondern die einzelnen Lohnarbeitenden, die werden zu Teilarbeitern. Die Arbeit wird quasi von ihrem Inhalt zunehmend befreit. Damit wird sie monoton, langweilig. Die Operaisten sprechen da auch von dem Terror des Fließbandes und sprechen davon, dass dadurch die Arbeit maximal entfremdet wird und das revolutionäre Subjekt sind damit die Leute, die am Fließband stehen, als die quasi so entfremdet sind von ihrer Arbeit, dass sie die Arbeit hassen. Also wird auch gesagt, man muss die Proletarisierten dazu bringen, ihre Arbeit zu hassen. So, das ist quasi das im Zentrum der Idee, der Idee. Und die Operaisten haben noch etwas anderes, was sie auszeichnet, ist, dass sie sagen, dass sie in den Zentrum ihrer Marx-Interpretation den Klassenkampf in den Mittelpunkt stellen. Also da gibt es auch das berühmte Tronti-Zitat, auch wir haben erst die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise gesehen, man muss das Prinzip umdrehen und wieder vom Klassenkampf als dem Prinzip auszugehen, von dem halt die Dynamik ausgeht. Und diese reelle Subsumption, die in Italien dort stattfindet, die wird halt von Panzerie und solchen Operaisten untersucht. Das Ganze fällt auch mit einer sozialen Bewegung zusammen. Es geht tierisch ab in Italien. Es kommt zu vermehrten Klassenkämpfen, es kommt zu Sabotageakten in den Produktionsprozesses. Und Negri wird auch ein immer wichtiger Operaist und beteiligt sich an der Debatte. Und in den 70ern treten neue Subjekte auf, die Antonio Negri in seine Theorie integrieren möchte. Vielleicht noch kurz weg, also Antonio Negri ist der Empire geschrieben hat mit Michael Hart, das sind quasi beiden berühmtesten Postoperaisten. Und Antonio Negri mischt also mit, auch bei diesen operaistischen Gruppen. In den 70ern treten völlig neue Subjekte auf und neue Kämpfe, die Negri gerne in seine Theorie integrieren möchte und nennt sie, sagt quasi die Theorie des gesellschaftlichen Arbeiters. Also in Italien gab es damals Kämpfe, es gab zum Beispiel den Begriff des proletarischen Einkaufens, das war einfach Einkaufen und eine Masse geht rein, zahlt nichts oder zahlt nur die Hälfte, oder es gab den Kampf, quasi die Stromrechnung um 70% zu kürzen, und wenn einem dann der Strom abgeschaltet worden ist, dann hat man halt bei den Genossen und Genossinnen in der Fabrik angerufen, in der Stromfabrik, und die haben halt den Strom wieder angeschaltet. Also es gab heftige Konflikte, es war eine große Minderheit. Man spricht auch von dem kleinen italienischen Bürgerkrieg in der Zeit. Und es kam zu neuen Bewegungen, die mit sowas wie der Arbeiterbewegung konfrontiert worden sind. Es gab erste feministische Kämpfe, es gab die Kämpfe von Jugendlichen, es gab eine Schwulen-Lesben-Bewegung und so weiter und so weiter. Und all diese Kämpfe hatte er später kennengelernt, in seine Theorie integrieren und hat es unter der Klammer gemacht, der gesellschaftliche Arbeiter. Und die Theorie war, dass die Fabrik, in der Wert produziert wird, sich jetzt über die ganze Gesellschaft ausdehnt, weil die reelle Subsumption, die wird ja immer größer und damit wird das technische Wissen immer wichtiger. Also wie gestalte ich so einen Produktionsprozess, wie mache ich den effektiver? Deswegen wird das universitäre Wissen, ETC, immer wichtiger. In diese Zeit, also er verweist dabei auch auf den Lieblingsstudenten von Adorno, Hans-Jürgen Krahl, der sagt, der quasi eine Untersuchung macht über, wie geistige Arbeit mehr und mehr wichtiger wird für den kapitalistischen Produktionsprozess. Und darauf verweist Negri, der Punkt ist bloß, dass Krahl gar nicht das Wertgesetz revidiert in dem Artikel, Negri aber damit das Ende des Wertgesetzes quasi begründet. Und sagt, Wert wird halt jetzt überall produziert. Die Fabrik hat sich über die ganze Gesellschaft ausgedehnt. Auch Kunst, Wissenschaft wird immer wichtiger eigentlich, um diesen Produktionsprozess zu revolutionieren. Und wo findet Wissen statt? Wissen findet immer statt. Also damit steckt in der Tendenz drin, dass das Wertgesetz quasi aufgelöst wird, weil es quasi keine Grenze mehr gibt zwischen Produktion und Reproduktion. Es wird ein bisschen klarer bei der immateriellen Arbeit, also Negri spitzt dieses Argument später zu. In Italien ist es so, der Staat schlägt im historischen Kompromiss zurück. Der historische Kompromiss war ein Bündnis zwischen Christdemokraten und KPI, also es ist ungefähr so, wenn sich in Österreich die KPÖ und die ÖVP an die Macht kommen, und der historische Kompromiss war halt die Ausschaltung eigentlich dieser Bewegung. Es gab willkürlich Tausende von Festnahmen, also 40.000 Jugendliche wurden in Italien eingesperrt, viele sind geflohen, auch Antonio Negri wurde festgenommen und ins Gefängnis gesteckt und verurteilt, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er der Anführer der Bewegung ist. Das scheint ja in Österreich auch gerade wieder modern zu sein, solche Vorwürfe zu haben. Und er wurde auch noch der Chef der Roten Brigaden, wurde ihm vorgeworfen zu sein. Das war so eine Art Rote Armee-Fraktion in Italien. Kurz, Negri war für alles verantwortlich. Aus dem Gefängnis ist Negri dann geflohen und in Paris untergetaucht. Dort ist er verstärkt mit dem Poststrukturalismus in Verbindung gekommen. Und damit hat sich eigentlich seine Theorie sehr gewandelt. Man könnte auch sagen, Negri hat den Klassenkampf behalten von Marx und der Rest wurde Poststrukturalismus. Und er arbeitet sehr stark mit den poststrukturalistischen Begriffen von Foucault, zum Beispiel Biopolitik, aber der ist ihm halt noch zu strukturalistisch und deswegen arbeitet er mehr mit Felix Guattari und diesen Leuten und sagt, naja, das quasi Biopolitik ist ja quasi, das Leben ist jetzt selbst Objekt der Macht, wie es bei Foucault so schön heißt. Und daraus sagt Negri, das muss er eigentlich nehmen und sagen, das ganze Leben ist heute vom Kapital reell subsumiert. An jedem Ort findet quasi Wertproduktion statt. Und wenn früher irgendwie war in der Disziplinargesellschaft, dass Institutionen wie Fabrik, Schule, Gefängnis und so weiter Mittelpunkt stehen, dann ist in der Kontrollgesellschaft quasi, sind diese Institutionen netzwerkartig über die ganze Gesellschaft verteilt. Und dadurch begründen sie das Ende der Wertgesetze mit dem Verweis auf die immaterielle Arbeit. Und weil die immaterielle Arbeit jetzt so ein bisschen abstrakt geblieben ist, möchte ich nochmal die etwas näher explizieren, damit es auch klar wird, was damit gemeint ist. Und zwar ist ja so das Argument, wenn gesagt wird, naja, die quasi Arbeitskraft schafft nur Wert, dass gesagt wird, es braucht nicht den Verkauf der Arbeitskraft, um quasi immaterielle Dinge herzustellen. Also zum Beispiel, wenn irgendeine Programmiererin ein Softwareproblem löst, dann tut sie das nicht unbedingt auf der Arbeit, sondern sie kann es auf dem Weg zur Arbeit machen, sie kann es unter der Dusche machen, aber sie kann es auch, vielleicht fällt ihr die Lösung im Traum ein. So, deswegen sagt Negri quasi, das ganze Leben ist heutzutage produktiv und auch wenn wir schlafen, arbeiten wir eigentlich auch immateriell. Und Negri und Hart, also er lernt auch übrigens in seiner Zeit, wo er in Frankreich ist, da fängt er langsam an, auch mit Hart in Kontakt zu treten. Die schreiben Empire. In Empire ist diese Theorie auch der Soziologie der immateriellen Arbeit drin und sie unterscheiden die immaterielle Arbeit eigentlich in drei verschiedene Bereiche. Die industrielle Produktion, da geht es darum, oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Also eigentlich ist es so, die immaterielle Arbeit, dass die quasi das Wertgesetz aufhebt, das ist nicht ein quantitatives Argument, sondern es ist ein qualitatives Argument. Ich nenne deswegen Hart und Negri auch postmoderne Leninisten, weil die davon ausgehen, dass quasi die am weitesten führende Produktionsweise bestimmt die rückliegenden. Also in der Industrialisierung war es so, da hat halt die Fabrik, das war das Zentrum quasi der Produktion, das war die Produktivkraft und dadurch haben sich alle anderen Bereiche verändert, zum Beispiel auch die Landwirtschaft, die nach und nach industrialisiert worden ist. Aber natürlich war die am fortschrittlichsten Methode die Produktion der Fabrik und die alle anderen Methoden geprägt hat, dann sagen sie, heute ist es die immaterielle Arbeit, die alle anderen Bereiche durchdekliniert. Und so machen eigentlich auch die drei Kategorien der immateriellen Arbeit Sinn. Also einmal die industrielle Produktion, da geht es zum Beispiel darum, dass die Automobilindustrie sich verändert. Also der fordistische Produktion, die hat sich damit gerühmt, dass sie standardisierte Massenprodukte hergestellt hat. Ein Auto, ein Schuh, die haben alle gleich ausgesehen und davon am besten Millionen von Stück produzieren. Im Postfordismus oder jetzt im Zuge der immateriellen Arbeit wären die Produkte individuell. Also man kann sich beim Autokauf die Sitze aussuchen, die Farbe, alles so. Kein Produkt gleicht fast dem anderen in der Extremform und dadurch wird das Auto, gewinnt so eine persönliche Note, das hat was mit mir zu tun, das bin ich. Und das ist dann wiederum so ein immaterieller Wert von so einer Individualisierung des Produkts. Dann gibt es die analytisch und symbolische Produktion von Wissen und Kommunikation. Beispielsweise, oder das Beispiel für Hart Negri ist dabei der Computer, man muss Symbole bedienen und das ist auch irgendwie das wichtigste Produktionsmittel der immateriellen Arbeit. Und dann gibt es noch die dritte, die affektive Arbeit. Das sind so zwischenmenschliche Kontakte, Emotionen. Da spricht sie auch von der Feminisierung der Arbeit in dem Kontext. Und sagen auch, das ist für sie somit das Wichtigste. Also und das ist eine positive Externalität, die im Kapitalismus integriert wird. Zum Beispiel, ich nenne mal ein einfaches Beispiel, man will einen Hamburger kaufen bei McDonald's, dann wird damit geworben, buy with a smile. Also, dass mir lächelnd mein Hamburger verkaufen wird, ist quasi ein immaterieller Wert, da wird mir so ein gutes Gefühl vermittelt. Und das ist quasi wichtig, genauso wie bei Werbung oder auch Fürsorge. Das wird zunehmend vom Kapital angeeignet. So. Das ist die immaterielle Arbeit und diese Arbeit, dann wie halt diese Produktion von Wissen, die findet halt immer statt, die ist nicht messbar und deswegen gilt das Wertgesetz nicht mehr. Und jetzt zur These, warum ist das eigentlich kommunistisch? Da gehen Sie zurück auf die Kategorie General Intellect bei Marx. Also Marx verwendet die Kategorie wahrscheinlich nur ein einziges Mal in den Grundrissen. Die Grundrisse sind das Buch, das sind so die Vorarbeiten von Marx. Das ist so das Marxische Labor und da achtet Marx sehr auf Tendenzen und probiert auch mal was aus. Die Grundrisse sind sehr viel experimenteller als das Kapital. Aber die Operaisten waren schon in den 60er Jahren super begeistert von diesem Buch und fanden, es ist eigentlich besser ausgearbeitet als das Kapital. Und besonders interessant finden sie daran das Kapitel der Maschinenfragmente. In dem ersten Teil des Kapitels geht es darum, wie die Arbeitskraft unterworfen wird durch die Maschinerie, dadurch, dass dieser Produktionsprozess immer größer wird. Und das hat halt die alte operaistische Bewegung natürlich sehr angesprochen. Die haben da ihre Situation in Italien wiedererkannt. Und in der zweiten Hälfte des Kapitels, das ist wie so ein Bruch im Kapitel, geht es auf einmal um Wissen. Da sagt Marc, naja, wenn das konstante Kapital immer größer wird, also die Maschinerie, dann wird quasi Wissen und die technische Anwendung immer wichtiger. Und das sei eigentlich ein Widerspruch im Kapital, weil der Widerspruch im Kapitalismus läuft ja darauf hinaus, dass wir einerseits wird Wert nur gebildet durch Verausgabung von abstrakt menschlicher Arbeitskraft. Und andererseits gibt es im Kapitalismus die Tendenz, möglichst wenig Arbeit zu verausgaben, möglichst die Arbeitskraft reduzieren, möglichst ganz auszuschließen. Und das ist ein Widerspruch. Und man sieht das ja eigentlich auch, da muss man eigentlich nur den Fernseher anmachen, dass bei jeder Wahl werben Politiker damit und Politikerinnen, dass sie das Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen, dass sie Arbeit schaffen. Also bei Marx ist es eigentlich so, Marx findet eigentlich den Zustand gut. Marx sagt, die Reduzierung der Arbeit ist emanzipatorisch. Man müsste bloß die Früchte dieses Potenzials ernten. Und Marx möchte eigentlich, dass die Menschen neben dem Produktionsprozess stellen, weil er sagt, die werden zunehmend aus dem Produktionsprozess herausgeschoben und werden zu Kontrolleuren und Regulatoren oder Regulatorinnen der Produktion und können ihre Lebenszeit für sinnvollere Dinge machen, zum Beispiel philosophieren, angeln gehen und so, also die wichtigen Dinge im Leben tun. Und der General Intellect ist quasi nicht die Intelligenz, also man könnte es am besten übersetzen mit Massenintelligenz, damit ist aber nicht die Intelligenz von irgendeiner Einzelperson gemeint, sondern ist es quasi die Zivilisationsintelligenz gemeint. Also wie groß ist das Wissen in der Zivilisation über den Produktionsprozess und so weiter. Also es ist jetzt niemand hat den General Intellect, das ist quasi das Wissen der gesamten Menschheit. Das ist quasi das intellektuelle Vermögen der Menschheit. Und dieser General Intellect wird die Hauptproduktivkraft im Kommunismus für Marx, weil er sagt, Wissen kann ja nicht mehr Arbeit ist nicht mehr die Hauptproduktivkraft. Deswegen wird das entscheidende Moment, die entscheidende Produktivkraft im Kommunismus wird das Wissen sein. Und deswegen ist für Marx halt der General Intellect in den Grundrissen das Entscheidende. Und dann kommen die Postoperisten und sagen, naja, die Produktion ihrer Meinung beruht ja danach auf Wissen. Und das führt zur These, dass sie sagen, die Produktivkräfte heute sind kommunistisch, weil sie hauptsächlich auf Wissen beruhen. Nur die kapitalistische Aneignung ist noch parasitär und wird quasi mit Gewalt vollzogen. So ein gutes Beispiel für Hart Negri wäre dann zum Beispiel, dass sie sagen, naja, immaterielle Arbeit findet zum Beispiel auch statt, wenn in Indien Bauern Samen kreuzen und daraus kommt eine super gute Pflanze und dann kommt ein Konzern, meistens von der Nordhalbkugel, und beträgt ein Patent darauf. Das wäre so parasitäre Aneignung und für Negri und Hart ein super Beispiel, da findet kein Verkauf von Arbeitskraft statt, also auch kein Wert. Und das ist die parasitäre Aneignung. Eigentlich wurde doch schon kommunistisch produziert, eben gerade in dieser Gemeinschaft. Soweit die Interpretation von Hart Negri. Und ich sehe es natürlich ganz anders. Nochmal. Das Wertgesetz gilt nicht mehr durch die immaterielle Arbeit. Diese sei an sich abstrakt, also gesellschaftlich, schon vor dem Tausch. Bevor sie überhaupt getauscht wird, ist sie schon kommunistisch. Und die abstrakte Arbeit ist halt auch nicht zu messen, sagt Hart Negri. Und ja. Und die wird nur noch parasitär angeeignet. Und da würde ich jetzt sagen, also diese Interpretation des Wertgesetzes ist vorsichtig gesagt höchst ungenau, weil zu keiner Zeit wusste irgendein Kapitalist, wie viel abstrakte Arbeit verausgabt worden ist. Also zu keiner Zeit in der Fabrik konnte man vielleicht nachmessen, konnte sagen, der arbeitet gerade 8 Stunden an dem Tisch, sie arbeitet 7 Stunden an dem Stuhl. Aber zu keiner Zeit konnte kein Kapitalist oder irgendjemand wissen, wie viel abstrakte Arbeit denn gerade in dem Tisch oder in dem Stuhl ist. Deswegen ist dieses Argument schon mal hinfällig. Und dadurch lesen Hart Negri lesen das Kapital eben als eine Analyse der Fabrik, als eine soziologische Beschreibung einer Fabrikgesellschaft, und die ist überholt. Dabei geht es Marx ja um die Beschreibung eines gesellschaftlichen Verhältnisses, und das gilt sehr wohl. Also dadurch, dass quasi quasi Wert noch niemals konkret nachmessbar war, das Wertgesetz noch niemals nachmessbar, halte ich es für einen falschen Grund, das Wertgesetz aufzugeben. Und es wird ja gerade betont, ganz kurz noch von Engels, dass der Wert halt eine logische und keine empirische Kategorie ist. Ja? Ich habe eine Frage, gehen die dann auch darauf ein, dass einmal diese monetäre, abstrakte Arbeit gibt, also die zwei Kategorien, die du am Anfang erklärt hast, ja. Das halt einmal im Prozess, wo es zur Ware wird und einmal nicht zur Ware wird, weil das scheint da irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen. Genau, weil ich würde sagen, der Witz ist quasi der, ich wollte sie festnageln zwischen diesen Interpretationen, aber es lässt sich gar nicht machen, weil sie viel substanzialistischer sind als alles, was gezeigt worden ist. Und insofern hat es halt schon Sinn, weil sie sagen quasi, in einer Arbeit, wenn sie in der Fabrik produziert wird, ist so und so viel Wert drin und das kann ich nachmessen. Sie sagen quasi, die konkrete Arbeit, jetzt 9 Stunden für diesen Stuhl oder Tisch, die ist quasi direkt im Produkt. Und weil man das nicht mehr nachmessen kann, gibt es das Wertgesetz nicht mehr. Und die Arbeitszeit, dass jetzt überall Wissen und so weiter verausgabt wird, Auch das gab es schon vorher. Also Marx bespricht in den Bänden nach dem Kapital, in den Theorien über den relativen Mehrwert, so Arbeiten, die man unter immaterielle Arbeit fassen könnte, und sagt halt, naja, das ist halt nicht so wichtig, weil halt noch nicht so groß. Aber er bespricht zum Beispiel das Beispiel eines Lehrers, dass er sagt, naja, wenn er zum Beispiel jemandem Englisch beibringt, in dem Moment arbeitet er, aber wenn er nach Hause geht, dann arbeitet er an seinen Fähigkeiten. Er macht nichts anderes so. Und trotzdem ist er natürlich ans Wertgesetz gebunden, trotzdem produziert er Wert. Ich diskutiere dann nochmal alternative Marx-Theorien, die trotz der immateriellen Arbeit das Wertgesetz nicht aufgeben. Zum Beispiel Sabine Nuss, die in dem Buch Copyright und Copyright das als eine Form von Rente fasst. Da wird was halt angeeignet und darauf wird eine Rente gezogen. Und zumal man ja auch sagen muss, es gab im Kapitalismus auch schon immer Arbeiten, selbst wenn es irgendwo Arbeiten gegeben hat, die auch nicht wertproduktiv sind, wie zum Beispiel Richter, Richterinnen sind auch total wertunproduktiv und trotzdem ist deswegen nicht das Wertgesetz irgendwie obsolet. Und in der Deutung der immateriellen Arbeit steckt quasi eine geschichtsphilosophische Deutung, eine geschichtsphilosophische Bedeutung in dem Sinne, dass da drin sowas wie eine konkrete Utopie steckt, also eine implizite Revolutionstheorie, in dem gesagt wird, dass die kommunistische Gesellschaft ja eigentlich schon fast da ist, es fehlt nur noch der letzte Rest. Und Hartnäckig schreiben, ich habe da ein schönes Zitat gefunden, das ein bisschen länger ist. Die Tatsache, dass die biopolitische Produktion zugleich ökonomisch und politisch ist, das heißt, dass sie unmittelbar soziale Beziehungen schafft und dass sie die Grundlage für eine kontinuierende Macht bereitstellt, verhilft uns zu der Kenntnis, dass die Demokratie der Multitude, um die es uns hier geht, so gut wie gar nichts mit direkter Demokratie im traditionellen Sinne zu tun hat, bei der jeder von uns Lebens- und Arbeitszeit opfern müsste, um ständig über jede politische Entscheidung abstimmen zu können. Man denke nur an Oscar Wildes ironische Bemerkung, das Problem mit Sozialismus sei, dass er zu viel Abende in Anspruch nehme. Die biopolitische Produktion bietet uns die Möglichkeit, die politische Arbeit der Schaffung der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen gemeinsam in den gleichen kommunikativen und kooperativen Netzwerken sozialer Produktion verrichten und nicht endlos auf abendlichen Sitzungen. Das ist schon eine Beschreibung dessen, wie sich Marx den Kommunismus vorstellt, aber diesen Zustand haben wir nicht. Und es gibt diese Theorie der Multitude. Also die Theorie der Multitude ist quasi nur eine Weiterführung des Konzeptes des gesellschaftlichen Arbeiters, was Negri in den 70ern hatten. Und zwar, aber in den 70ern, das ist vielleicht noch der einzige Unterschied, in den 70ern war es halt ein Subjekt, der gesellschaftliche Arbeiter, unter die aber schon verschiedene Subjekte gefasst worden sind unter diese Kategorie, von feministischen Bewegungen bis zu jugendlichen Proletarisierten. Wird bei Multitude geht es dann halt nur noch um Subjektivitäten und nicht mehr um Subjekte, das heißt, was zwischen den Subjekten eigentlich steht. Also das Beispiel dafür ist immer die Globalisierungsbewegung. Also da treten völlig verschiedene Akteure auf, wie zum Beispiel Gewerkschaft und Umweltbewegung auf einer einzigen Bewegung. Und das ist ein Widerspruch, aber die beiden bilden eine Bewegung, die Globalisierungsbewegung, und dazu gehören ja noch viele andere. Und das, was zwischen den einzelnen Subjekten ist, das ist die Multitude. Das ist quasi, es geht da nur noch um Subjektivität, und die Multitude ist halt ihr neuer Klassenbegriff, der vielleicht auch ein bisschen unscharf ist, weil Ausbeutung kann halt nur noch ganz abstrakt charakterisiert wird als parasitäre Aneignung. Ja, und da würde ich sagen, gibt es auch noch ein weiteres Problem in der Interpretation der Marxischen Kritik als Analyse der Fabrik. In dem Moment, wo ich immaterielle Arbeit eigentlich als den Heilsbringer darstelle und die Wertform nicht mehr und so weiter, ist es ja schon eine ziemliche Ironie, dass aus einer Theorie, die eigentlich eine Technikkritik hatte, die mal eine Kritik an der Arbeit hatte, wird eine Theorie, die Befreiung durch die Arbeit eigentlich proklamiert und jegliche Technikkritik als Oldschool abtut und gar nicht mehr, und vor allen Dingen immaterielle Arbeit als was Befreiendes wahrnimmt und gar nicht mehr den unterdrückten Charakter dieser immateriellen Arbeit. Und da würde ich doch sagen, dass wenn wir es an die Wertform koppeln und davon ausgehen, dass das Wertgesetz noch existiert, dann können wir sagen, immaterielle Arbeit ist auch ausgebeutet, entfremdet und Herrschaft. Und wenn ich dieses Wertgesetz nicht mehr habe, deswegen auch so wichtig für die Struktur und Handlung, dann kann ich das nicht mehr. Deswegen wäre meine Perspektive eben zu sehen, dass in welcher Form findet Wissensarbeit eigentlich statt. Und dann würde ich sagen, Wissensarbeit findet überhaupt nicht in der freien Form statt. Und bei Hans-Jürgen Krahl wird es auch so gesagt, dass Wissen an die abstrakte Arbeit angepasst wird und damit ihr kritischer Gehalt auch revidiert wird. Herbert Marcuse hat, ich finde das Zitat gerade nicht oft gesagt, dass das Wissen über die Naturbeherrschung wird zum Wissen über die Herrschaft, über den Menschen. Also Wissen ist nicht an sich etwas Fortschrittliches, sondern und gerade erst nicht, wenn es an die Wertform gekoppelt ist und gerade nicht im Kapitalismus. Und deswegen ist Wissen, liegt halt eben wie die Maschinen auch nicht in der neutralen Form vor und ist quasi, sondern ich muss Wissen auch kritisieren als ein Teil von Herrschaft, weil es in Verbindung der Wertform stattgefunden hat und so weiter. Ich würde mich natürlich auch dagegen wehren, würde sagen, es gibt schon ein befreiendes Moment im Kapitalismus und der Gebrauchswert, also das, was bei den Produktionen produziert wird, das geht nicht ganz auf mit der Wertform. Es gibt einen kleinen Überschuss, der Emanzipation möglich macht und das ist ja auch der Punkt, der bei Marx, der sagt, dass die Wirklichkeit und die Möglichkeit, die fällt nicht zusammen. Also möglich wäre der Kapitalismus, wirklich ist er aber nicht. Und dadurch ist es natürlich schon so, dass der Kapitalismus auch Dinge produziert, die in einer anderen Verwendung seine Abschaffung möglich machen. Aber das muss auch getan werden und das muss halt, kann halt nicht unter Anwendung der Wertform passieren. Und das letzte Argument, oder mit eins der letzten Argumente, mal angenommen, hat Negrim recht. Das Wertgesetz gilt nicht mehr, es gibt die immaterielle Arbeit und die ist das Wichtigste. Und sie begründen ja auch noch die immaterielle Arbeit damit, dass sie mit Verweis auf Adorno, mit dem Text zur Kulturindustrie, dass sie sagen, das war eigentlich eine Vorwegnahme der immateriellen Arbeit, dass nämlich da, wo Adorno schreiben, wie die Kulturindustrie oder wie die Kultur industrialisiert wird und quasi in den Kapitalismus hineingezogen wird, dass das eigentlich so eine Vorwegnahme war, dass sie sich darauf berufen und sagen, das ist quasi die befreiende Kraft zum Kommunismus hin. Also angenommen, das Wertgesetz gilt nicht mehr, ich finde, dann hätte man wenigstens Leo Löwenthals Kritik an der Kulturindustrie berücksichtigen müssen. Ich lese es mal vor. Nach den Worten Löwenthals funktioniert Kulturindustrie in der Gestalt der Werbung, in die ihr strukturgebendes Moment ist, als eine umgedrehte Psychoanalyse. Die psychoanalytische Behandlung hat nach Freud das Leitmotiv, wo es war, soll ich sein. Also das Ziel, das Unbewusste bewusst zu machen. Während in der Kulturindustrie das Leitmotiv, wo ich war, es wird. Also das Bewusste unbewusst werden soll, was einer Emanzipation von Freien und Gleichen diametral entgegensteht. Genau. Dann habe ich hier noch Ausblicke, wo ich noch mal ein bisschen darüber diskutiere, dass die Postoperas natürlich auch interessante Fragen aufwerfen, was man von der Theorie behalten kann und auch, dass die immaterielle Arbeit natürlich ein wichtiges zu erforschendes Verhältnis ist und würde auch sagen, also den Kampf gegen die Arbeit, den finde ich ja schon sehr sympathisch und das wäre vielleicht auch der Schlüssel, wie man den Operaismus wieder retten kann. Man müsste zurück zur Vergangenheit gehen, aber man müsste halt anders als der Panzeri damals nicht einfach die Fabrikarbeit als monoton kritisieren und sagen, das ist halt die fremdete, ausgebeutete Arbeit, sondern man muss sie vor allen Dingen noch in Beziehung zur Werttheorie setzen. Also die Technikkritik war damals eigentlich schon eine Verkürzung. Wenn man sie mit der Wertform verbindet, dann ist sowohl die damalige Arbeit entfremdet, ausgebeutet, wie heute eben auch die immaterielle Arbeit. Genau. Ich könnte noch abschließend vielleicht eine Seite mal vorlesen, das ist mal auch was aus dem Buch vorgelesen worden, und dann würde ich auch es beenden. In der Auseinandersetzung mit den theoretischen Entwürfen der Empire-Autoren wurde deutlich, welche weitreichende Bedeutung die Aufgabe des Wertgesetzes für sozialwissenschaftliche Fragestellung hat. Historische Dynamiken können nicht mehr als Prozesse innerhalb von sozialen Formen rekonstruiert werden. Dass die Wertform für obsolet erklärt wird, hat Folgen nicht nur für eine theoretische Einordnung von Wissen und immaterieller Arbeit, sondern berührt notwendigerweise alle Verhältnisse in der kapitalistischen Vergesellschaftung. Daher war es nur folgerichtig, dass Hart Negri diese immer streiften, wenn sie die Aufgabe des Wertgesetzes und die Bedeutung der immateriellen Arbeit begründeten. Daher ist es notwendig, zum Abschluss die allgemeine Bedeutungsdimension des Wertgesetzes für darüber weitergehende Fragen zu erwähnen. So wurde deutlich, dass es durch die fehlende Formanalyse zu einer einseitig optimistischen handlungstheoretischen Auflösung von Herrschaftsformen, die dialektisch mit der Wertform verbunden sind, wie beispielsweise Klasse, Staat, Geschlecht, kommt. Historische Prozesse werden deshalb in der postoperatistischen Theorieströmung nur aus der Warte von sozialen Konflikten heraus und nicht etwa aus der inneren Dynamik des Werts erklärt. Dadurch gehen die historischen Besonderheiten des Kapitalismus verloren, denn der Kernpunkt an den spezifischen Herrschaftsverhältnissen Kapitalismus ist ja, dass sie im Gegensatz zu vergangenen Gesellschaften über soziale Formen vermittelt werden, zu der auch die Wertform gehört. Die weitreichenden Implikationen sind beispielsweise, dass der Staat des Kapitals, also Hans Anjoli, nicht mehr als vermittelte Form, sondern als quasi undynamische Ping-Pong-Wand, die nur auf soziale Konflikte reagieren kann, analysiert wird. Und so weiter. Das Gleiche gilt auch für Klasse und so weiter und Geschlecht und so weiter. Und der entscheidende Punkt ist halt der in dem Moment, dass der Fehler beim Operaismus war von Anfang an, dass er den Kapitalismus eigentlich als starr analysiert hat und nur die Dynamik konnte nur aus den Angriffen auf ihn entstehen. Dadurch musste sich der Kapitalismus neu sortieren und da gewann der Kapitalismus eine Dynamik. Dadurch musste er mit neuen Maschinen reagieren, die nicht neutral sind, also die sind nicht nur einfach monoton, Ausbeutung und Entfremdung, sondern die zersplittern auch die Zusammensetzung der Arbeiterinnenklasse und schwächen dadurch quasi wiederum den Angriff und immer so weiter. Und damals wurde es halt schon nicht im Zusammenhang mit dem Wertgesetz diskutiert und ich glaube, deshalb kommt es zu Verkürzungen und letztendlich auch irgendwann zur Aufgabe des Wertgesetzes und zur ironischen These, dass die immaterielle Arbeit heute der Heilsbringer des Kommunismus ist. Das war's. Ja, genau, dann steigen wir doch jetzt vielleicht am besten in Diskussion oder sollen wir uns noch schnell was zu trinken holen. Man kann das Buch auch bei mir nach der Veranstaltung käuflich erwerben. Es war sehr spontan, die Veranstaltung. Normalerweise lese ich eigentlich immer komplettes Buch vorher nochmal und so ist mir aufgefallen bei dem Referat, ich bin ein bisschen hin und her gesprungen bei den Kategorien. Ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden, was gemeint ist und ich habe das Gefühl, zumindest in dem Buch wird es sehr klar, deutlich und einfach erzählt, was jetzt hier in einer Stunde zusammengefasst worden ist. Ich habe noch eine Frage, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig formulieren kann, weil es gerade recht viel war. So. Meine Frage ist wieder, Postoperatismus dann damit umgeht, was ist dann überhaupt noch wirklich Arbeit? Weil Arbeit für mich irgendwas an Verb geknüpft war, also dass irgendwie durch Arbeit irgendwie Verb geschaffen wird und dadurch die Reproduktion ermöglicht wird irgendwie oder entschädigt wird. Und wenn eben, du hast das Beispiel gemacht mit McDonald's, dass wenn man halt mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen verkauft, dass da so ein zusätzlicher Wert auf theoretisch kommt oder zusätzliche Arbeit entsteht, kann ich ja trotzdem nicht, wenn ich Menschen anlache irgendwie, tue ich ja an sich jetzt, also für meine Produktion bringt das nichts und ich kann es jetzt nicht als Arbeit sehen. Wie ist es dann, wird dann plötzlich jegliche Handlung zur Arbeit und wer sagt dann was, der Wert? Also ja, ich weiß nicht, ich finde es recht verwirrend, weil plötzlich wird dann jede Handlung halt zur Arbeit irgendwie. Genau, oder? Ja. Und was dann eine Arbeit war, muss dann das andere irgendwie, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sache mache, kann es für den einen Wertschöpfung sein, empfunden werden und für den anderen eben wiederum nicht wertschöpfen. Also es ist irgendwie diese Wertschöpfung jedem Individuum wieder überlassen. Oder? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht. Ja, also wir haben eigentlich so eine Werttheorie darauf, dass die darauf hinausläuft, dass nur noch Kämpfe oder Kräfteverhältnisse den Wert von irgendwas bestimmen. Also die Produktion ist schon kommunistisch, also weil jetzt jede Tätigkeit und alles ist quasi Arbeit und umgekehrt, also das ganze Leben quasi ist Produktion und das Kapital kommt halt in ihrer Vorstellung an und eignet sich gewisse Bereiche parasitär an, wie zum Beispiel das mit dem Lächeln. Und dadurch kaufen dann irgendwelche Leute dort was. Es wird aber jetzt nicht begründet mit irgendeiner Werttheorie. Es wird einfach gesagt, nee, da wird halt dann gekauft. So. Und Geld oder so sind dann eigentlich nur noch Werkzeuge, um sich parasitär irgendetwas anzueignen. Aber sie liefern keine genaue Werttheorie. Das ist halt auch eine Schwäche. Also sie sagen halt, das Wertgesetz gilt nicht mehr. Aber sie stellen halt auch keine richtig neue Werttheorie auf. Aber dann ist ja irgendwie aus der Warte sozusagen es gar nicht möglich, eine Kritik an der Arbeit zu formulieren, wenn doch plötzlich alles zur Arbeit wird. Und deswegen genau. Ist diese Option, für, also gegen die Arbeit kann man mit den Postoperativen ja gar nicht, oder? Genau. Sonst, wenn es keine Fragen mehr gibt, du bleibst vielleicht eben. Genau, genau. Dann können wir uns einfach noch auf ein Getränk. Ja, ja. Wenn noch Fragen. Ich hätte eine Frage. Also, wenn es irgendwie diesen Populismus oder Postmodernismus zu tun hat, irgendwie dieser substanzialistischen und monetären Werttheorie. Ja. Nämlich, das ist ein bisschen generell ganz ein, also ich verstehe schon, dass sich unser Land nicht mögen. Ja. Also Heinrich und der substanzialistische Leitmöglichkeit, wie zum Beispiel so eine Krise ist oder so. Ja. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was da der springende Punkt ist, weil die einen gehen davon aus, ja okay, das wird halt beim Produktionsprozess wird Wert in die Ware quasi so, also da entsteht der Wert wirklich substanziell in die Produktzelle zu dann drinnen. Ja. Und dann versucht das dann Michael Heinrich aufzuschlüssen und so sagt, ja, naja, Wert, das ist jetzt irgendwie nicht, was ein Produkt drinnen hat, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Weil es um ein gesellschaftliches Verhältnis geht, das eben sich von so einer durchschnittlichen Arbeitszeit irgendwie abhängig macht, kann es ja nur über eine gesellschaftliche Vermittlung, nämlich der Tausch, ja, überhaupt erst sich herausstellen. Also ja, dieser Tauschakt, damit spielt man jetzt die Zirkulationswerte gegen die Produktionswerte aus, ja, versucht diesen vermittelnden Charakter, ja, des Tausches herauszustellen. Ja, also ich habe es. Den Konflikt, also in dem Buch ist er ausführlich drin. Ich habe es jetzt wirklich in der allerkleinsten Version erzählt, wie man den Konflikt erzählen kann. Also bei Michael Heinrich geht es auch um die Frage, wie man Wert misst. Und bei ihm wird es halt dadurch, dass er dann sagt, naja, wenn halt nur Waren, die verkauft werden, wert sind, dann kann man es ja eigentlich messen im Geld. Und dann wird Geld quasi der Wertmesser. Und die so eine substanzialistische Interpretation oder monetäre Version zurückweisen, obwohl auch da alle natürlich von sich sagen, dass sie eine monetäre Werttheorie haben, bloß nicht die von Heinrich, sagen, dass quasi in dem Moment, wo das Geld der Wertmesser wird, Heinrich eigentlich eine Preistheorie macht und dass es darum eigentlich nicht Marx ging, sondern Marx wollte zeigen, dass es eine strukturelle Differenz gibt von Wert und Preis und deswegen kann auch das Geld nicht der Wertmesser sein. Und Heinrich diskutiert auch auf mehreren Seiten den Vorwurf des quasi der Preistheorie und weist die auch zurück und das Ganze ist schon eine längere Debatte, aber so auf die Schnelle, glaube ich, ist es schon so ganz präzise wiedergegeben. Also du kannst es natürlich noch nachfragen, wir können tiefer einsteigen oder es auch auf die Bar verschieben. Also wenn es jetzt natürlich weiter dazu Nachfragen gibt, können wir es natürlich vertiefen. Ich hätte eine Frage, was ist das für ein Institut? Ach so, das Inkatan-Institut? Ja, das ist eine Initiative von mehreren Leuten, eigentlich damals aus Frankfurt, weil wir eigentlich gesagt haben, dass Universität immer schwieriger der Ort ist für kritische Forschung und dass wir uns eigentlich abseits der Universität einen Ort schaffen möchten, in dem wir kritisch forschen möchten. Und so haben wir das Institut für kategoriale Analyse gegründet. Ja, Jan von dem Institut war ja auch schon öfters hier und sprechen dort unsere Forschungsarbeiten, diskutieren dort Texte, und haben auch versucht, so ein Forschungsprogramm uns zu formulieren. Und jetzt gerade denken wir, dass es wichtig ist, vielleicht das ein bisschen zu öffnen. Also ein bisschen weg von dem Forschungsperspektive mehr hin zu sowas auch wie Bildungsarbeit und auch versuchen mehr Workshops und Veranstaltungen anzubieten, auch mehr einführende Veranstaltungen, also weil wir hatten ja vorher mehr so Spezialveranstaltungen. Eigentlich ist das hier ja auch eine ziemliche Nerd-Diskussion, wer Theorie des Postoperaismus, obwohl ich natürlich sagen würde, die Bedeutung ist gesellschaftlich sehr relevant. ja, aber es ist halt natürlich, wir finden ja in der Regel Bildungsworkshops ein, so Einführungskapital, Einführung in dies, das. Aber wer Theorie des Postoperaismus jetzt schon eine sehr zugespitzte Fragestellung, obwohl ich glaube, dass sehr klar, also dass man jetzt ja eigentlich eine Veranstaltung beides hatte. Man hatte eine Einführung in den Postoperaismus, eine Einführung ins Kapital und hat auch noch eine Position aus der Diskussion von beiden Positionen gehabt. Also reicht eigentlich weit über das hinaus, was man normalerweise bei so Bildungsveranstaltungen macht. So. Insofern ist es gut, dass ihr hier geblieben seid und nicht gelangweilt rausgegangen seid. Also. Ja, und ich habe auch nochmal für die Leute, die vielleicht jetzt nicht das ganze Buch lesen möchten, ich habe auch einen Text dazu geschrieben, in dem ich das zusammengefasst habe. Der ist in der Phase 2 erschienen. Der fasst es nochmal auf 4-5 Seiten zusammen. Mir wurde gesagt, dass der Text leicht zu verstehen ist, dass die Kategorien alle nacheinander erklärt werden und auch auf eine sehr einfache Art und Weise. Den Text würde ich euch vielleicht nochmal ans Herz legen, so. Thank you.